wenn du einfach da liegst, im Gebüsch, gequält und weggeschmissen, mit Vorsicht deine Tränen verwischt, mit dem Dreck und dem Blut, wenn du im Geiste noch den Atem hörst, die Schritte durchs Geäst, den Täter noch riechst, als wär's nicht vorbei, du eines wirst mit deinem Schmerz, deinem Schreien, den Zerfall deiner Gutgläubigkeit, der Hinrichtung deiner Seele. Wenn du dich krümmst, kotzt und fast erstickst, alleine mit deiner Trauer, deinem Zorn, wenn Worte dich verstummen lassen, du verzweifelst an den Monstern und den Albträumen, wenn du dich so hast, weil du dich wertlos fühlst, schwach und krank, wenn du begreifst, du gehörst nicht hierher, blickst du auf in den Himmel und beginnst zu lachen, aller völlig unverbindlich.